Hallo, ich bin Helmut Rammstein. Helmut Rammstein. Fritz Rammstein. Island Apes. Island Ape. Island Ape. Inselaffe. Inselaffe. Martin, der Dirty, ist ein Inselaffe. We'll be right back.